Lektion 3 Übung D C Die Post ist erledigt. Der Termin ist abgesagt. Die Heizung ist heruntergedreht. Das Gespräch ist verschoben. Die Besprechung ist vereinbart. Das Formular ist ausgefüllt. Danke.